Er wird als Ablehnender zum Unterdrücker und Angreifer, ganz gleich, ob es sich hier um einen Einzelnen wie mich oder um ein ganzes Volk handelt. Diejenigen aber, die solche befreiende Tätigkeit Einzelner unterbinden, das heißt, ihn an Leib und Seele heilen und arteigene Völker der Demokratie oder auch der Diktatur des Proletariats ausliefern, sind Befreier und Weise. Die Juden, die die Weltherrschaft erringen wollen, sind immer die, wieder Jahwes Gebot, Unterdrückten. So ist denn auch Deutschland der Angreifer im Weltkriege. Darum wurde ihm die Schuld am Weltkriege angedichtet und darum soll diese Lüge nie aufgedeckt werden. Durch die List solcher Geheimsprache wird die geheime Weltverschwörerbande eingelullt in den Wahn, ihre Weltverbrechen seien unschuldiger Abwehrkampf und die Goyim-Völker beten ihr das nur zu oft nach. Aber trotz des durch List und Talmud-Moral erzeugten guten Gewissens sind die Weltverschwörer und ihre Komplizen durchzittert von Angst vor der Entlarvung ihrer Verbrechen. Sie zittern vor dem Misslingen ihrer Taten, das sie der Vergeltung der Goyim zuführt. So flüchten sie vor ihrer Angst in den Aberglauben, den die Kabbala lehrt. Es soll sie vor Misslingen und auch besonders noch vor Strafe schützen. In diesem Buch kann von dem ganzen Wuste des okkulten jüdischen Aberglaubens nur die Gematria, der Zahlenaberglaube, der stumpfsinnigste aller seiner Abarten, erwähnt werden. Die hebräischen Buchstaben bedeuten Zahlen. Der erste und zweite Konsonant des Wortes Yahweh, der hebräisch nur in Konsonanten geschrieben wird, haben den Zahlenwert 10 und 5. Deshalb sind die Zahlen 10 und 15, also 10 und 5, heilige, Erfolg und Sicherheit versprechende Zahlen. Die Verschwörertaten fallen auf Zeitpunkte, deren Daten diese Zahlen selbst oder ein Vielfaches von ihnen entweder wiedergeben oder als Quersummen in sich bergen. Der Profane sollte diesen Zusammenhang nie erfahren. Auch dem Johannesbruder wird die Bedeutung von 10 und 15 verschwiegen. Ihm wird nur mitgeteilt, dass nach der Gematria die ungeraden Zahlen 3, 5, 7, 3 mal 3 gleich 9 glückverheißend sind. Da nun aber das alles ans Licht gezogen ist, schreibt der Jude und der Hochgradbruder in der profanen Presse, ohne zu wissen, dass die Goyim-Völker über ihn und über seinen Aberglauben klar zu sehen beginnen, das sei ein Ammenmärchen. Es ist selbstverständlich, dass die Gematria-Rechenkunst dem Weltverschwörer an recht zahlreichen Tagen Straflosigkeit sichern soll, in einem Yahweh-Jahre noch mehr als in einem anderen, wenn auch diese Strafsicherheit von verschiedenem Umfang ist. Die Yahweh-Jahre werden zum Beispiel an sich schon als besonderer Schutz angesehen und locken zu erhöhter Tätigkeit. Die vielfachen Gradunterschiede der Sicherheit vor Strafe, die überdies auch noch durch die Heranziehung hebräischer Buchstaben und Daten und deren Bedeutung gewonnen werden, zeigen nur, was hier den eingeweihten Komplizen an Gedankenarmut geboten werden kann. Dem Deutschen kann es erspart bleiben, alle Sicherheitsventile für straflose Verbrechen zu kennen. Das Wichtige für ihn ist, dass nach den Zauberkünsten der Kabbala der eingeweihte Jude und der eingeweihte Hochgradbruder, wenn auch im Yahweh-Jahre mit erhöhter Sicherheit vor Strafen, fast ununterbrochen, wie es im Plane der unsichtbaren Väter liegt, an seiner Arbeit bleiben kann. Den Weltverschwörern aber nimmt dies Bekanntwerden ihres Aberglaubens die Sicherheit vor Strafe. Dieser kurze Einblick in die Einrichtung der grauenvollen Giftküche, der Unheilstätte des Völkermordens, Ausplünderns und skrupellosester Verbrechen an dem Leben Einzelner, dieser kurze Blick in die Rezepte der Gifte, die hier gebraut werden, und in die Geistesverfassung der Verschwörer, die diese Rezepte im Dunkeln mischen, müssen dem Leser dieser Schrift zum eisernen Bestandteil seines Vorwissens werden. Es muss sich ihm ebenso lebendig einprägen wie der Inhalt meiner Schrift »Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse« erster Teil. Nur dann wird er den Abriss der Weltgeschichte der letzten 150 Jahre, den ich in gedrängtester Kürze im Folgenden gebe, als grauenvolle Wirklichkeit erfassen und dadurch zum erfolgreichen Kämpfer gegen diese Völkerpest und zu einem in sich gefestigten Künder der Völkerbefreiung werden.